Homs, Homs, Homs. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallöle? Hier ist Stefan. Hier ist Günther. Hier ist Hansen. Hier ist Gabi. Hier ist Rubina. Und Dr. Dödel. Hallo, ich bin der Peter. ADGDL. Was gibst du meinem Freund? Stöhn mal. Nein. Stöhn mal. Wenn das Geld stimmt, können wir über alles sprechen. Stöhn mal. Nee, warum soll ich denn stöhnen, Mann? Wie frech bist du denn, Alter? Warum denn? Ja, du hörst dich doch mich jetzt live, ne? Ey, reden wir hier gerade live? Wir reden doch gerade live, oder? Ja, darum nicht. Ich wollte heute Abend meinen Spaß haben, Mann. Ja. Ja, wieso lachst du denn so behindert? Hä? Ey, du Pimmel, warum lachst du denn so dumm? Wieso? So redet man doch nicht. Pissbär, wer ist denn da? Ich bin Peter. Wer bist du? Peter. Dann bist du ja der G-Punkt, ne? Ey, hör mal zu, ich glaube, du bist ein bisschen zurück und hängen geblieben, mein Freund. Quatsch! Und HDGDL aber hardcore, ja? Was? HDGDL! Verarschen oder was? Na, du geile Sau. Hast du meinen Pimmel vermisst? Nein. Nee. Pimpern wir dann? Ficken? Du bist ja eine Sau. Nee, ich will nicht ficken. Ich bin verheiratet. Quatsch! Wir bumsen mit Kopftüchern. Hast du Bock drauf? Ja, weil ihr kleine Pimmels habt. Ich muss jetzt hier was erzählen. Ey, hör mal zu. So, erzähl. Ja, sag mal. Ich hab den kleinsten von allen. Was? Ich hab den kleinsten von allen. Das kann doch jetzt nicht angehen, oder? Dann musst du da mal mit einer Flex ran und dann geht das wieder, ey. Ja. Okay. Und was macht die Liebe bei dir? Mann, bist du blöd. Was? Mann, bist du blöd. Du Spasti, ey. Nein. Nee? Nein. Nee, ich bin schon so von der noblen Klasse her. Und. Okay, Jungs. Okay. Das war der Porno-Dialer. Tschüss. Was? Tschüss. Was? Tschüdelü. Was? Tschüss. Okay, Leute, wir sind uns dann bei ASL-Digger.de.